Die Reifen quietschen, das ist Wien. 14 verdammte Tage, die Street. Das ganze Leben lang nur Weak. Ey, wir machen, was wir wollen, cause fahre Jetski, fahre Kart, kauf ne Kette, zahle Bar. Tag für Tag, Fahrt für Fahrt, spielen die Boxen barberhaft. Und unsere Felgen spiegeln verschiedene Skylines. Jeder will gern dabei sein, aber nein, nein. Dass man nie im Rückspiegel sieht. Neues Land, selbe Luft, wieder Glück und Benzin. 800 Quadratmeter Wohnfläche habe nur Luxushotels in den Großstädten zahlen. Ich mache tausende Smoother. Wenn ich kaum was zu tun hab, ist das Ausnahmezustand. Es ist Bungee springen, aber die Kappe fliegt nicht ab. Unser Alltag ist der Stuff, den du auf der Bucketliste hast, Bruder. Jeden Tag eine neue Stadt. Jeden Tag ein neues Land. Wir sehen eine Menge Orte, die sonst keiner sieht. Und halten erst an, wenn der Wagen den Geist aufgibt. Jeden Tag eine neue Stadt. Jeden Tag ein neues Land. Wir sehen eine Menge Orte, die sonst keiner sieht. Und halten erst an, wenn der Wagen den Geist aufgibt. Jeden Tag eine neue Stadt. Jeden Tag ein neues Land. Jeden Tag eine lange Fahrt. Jeden Tag geben wir Gas. Jeden Tag paar neue Bars. Jeden Tag eine Menge Spaß. Da könnte man denken, dass es nicht viel besser geht. Man denkt, viel mehr kann nicht passieren, bis man dann den Rest erlebt. War noch mit dem Van? Autos halten an, die Reifen drehen durch. Es setzt die Autobahn in Brand. Es gibt Dinge, die muss man vor dem Tod mal erleben. Ich hab einem Oktopus eine Bro-Fist gegeben. Unser Alltag macht neidisch, ich kann's nicht verneinen. Was du Bucketlist nennst, nenn ich Tagebuchseite. Jeden Tag eine neue